hättest du auch nicht gedacht. Aber das darf doch wohl nicht wahr sein. Darf ich Oma was sagen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da reißt er uns hier den Arsch auf, dass wir irgendwie eine Frau kommen und was passiert. Plötzlich sind die Frauen da, wo wir sowieso hin wollen. So sieht's aus, das ist doch wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Stimmt, ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr wollt auch ins Verhaut kommen? Ja. So sieht's aus. Was ist das denn? Da finde ich es total bezaubernd eigentlich. Auf einmal. Ja, komm mal her, dann findest du es nicht mehr so bezaubernd. Warum? Hier gab's gerade eine kleine Schießerei. Was, eine Schießerei? Aha. Ja. Erzähl mal. Naja, so ein Typ ist hier reingekommen, hat zwei so Tonis rausgebeten und die einfach umgelegt. Was denn erschossen? Augenzeugin dessen bist du nicht geworden, oder? Nee, zum Glück nicht. Im Café Kanzler wurden vor zwei Wochen auch drei Leute getötet, habe ich gehört. Komisch, woran machst du dich so weit fest, ob jemand getötet wurde oder ermordet? Das ist einfach nur Frage des Standpunkts. Ich glaube, ich will ja nicht so unbedingt nach Berlin. Schnucki? Schlimme ist ja, dass der Typ, den man verdächtigt, nicht älter als 16 sein soll. Wahr sein. Sind nicht endlich mal bald wieder? Ist die Ferien zu Ende? Ja, sind sie doch seit gestern in Berlin. Ach so. Ach so. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen sind jetzt noch Ferien. Können wir da nicht hinfahren? Hallo? Ja. Bist du noch da? Ja. Blöde Frage, wo soll er sonst sein? Kann passieren, dass ich gleich weg bin. Mein Akku ist fast leer. Oh, super. Hast nur mit Frauen zu tun, die drohen, gleich weg zu sein. Wie bitte? Ich habe nur mit Frauen zu tun, die drohen, gleich weg zu sein. Ja, mit was für Frauen hast du denn noch zu tun? Hat er doch gesagt, mit Frauen, die drohen, gleich weg zu sein. Hallo? Hallo? Hallo? Ich glaube, die ist weg. Genau, mein Akku ist nämlich an. Oh, nein. Oh. Ist sie noch da? Oh. Nee. Ist sie weg? Ja. Oh. Ah, ist das spannend. Ja, mein Gott, da muss man noch was machen. Genau, das kann man doch nicht einfach so hinnehmen. Was soll ich denn? Soll ich 112 wählen? 112 wählen bedeutet doch einen Notarzt rufen, oder? Ja, ich versuche einfach mal jetzt hier einen Notarzt zu finden, oder? Ist es nicht wichtiger, erstmal die Polizei zu rufen? Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Berliner Feuerwehr. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Hallo, ich brauche mal hier total dringend einen Notarzt, bitte mal. Mann, die haben zu viel zu tun, die sind beschäftigt. Ja, ich steig da mein Blutdruck. Die kommen mit den Kapazitäten nicht nach. Da passiert einfach zu viel in Berlin. Kinder, ich könnte kotzen, sag ich euch. Was soll man machen? Ich könnte kotzen! Kannst du da nicht fragen, ob dich jemand vorlässt? Na, Warteschlange ist eilig. Geht ja leider. Ist ja wie im Osten. Beschwerde einlegen. Oder eben so ein bisschen die Drohnummer machen. Also ja. Ich würde ja vorschlagen, du fährst einfach mal ein bisschen schneller und wir nehmen die Sache selber in der Hand. Stimmt, du parkst hier rum, das ist ja nicht mehr feierlich. Du fährst die ganze Zeit nur 120. Ja, das ist die Zeit, wo die Spannkraft nachlässt. Aber hattest du nicht gesagt, dein Blutdruck wäre jetzt gerade so hoch? Volle Lotte ganz oben. Aha, woher weißt du denn das? Kennt jemand Uwe Gauger, die legendäre Stadt? Na klar kennt man Uwe Gauger.